Aber wo steckte das kleine Gespenst? Irgendwo musste es geblieben sein, denn selbst kleine Gespenster können sich nicht in Luft auflösen. Ursprünglich wollte das kleine Gespenst ja in den unterirdischen Gang zurückkehren. Dann hatten ihm die von Herrn Holzinger aufgeschreckten Beamten den Weg versperrt und es war in den Rathausturm ausgewichen. Aber die Verfolger kamen auf der Wendeltreppe zum Turm heraufgepoltert. Ach du liebe Zeit, jetzt kommen die auch noch hier hin. Ich muss mich schnell verstecken. Aber wohin? Da hinten ist das Gehäuse von der Rathausuhr. Schnell in den Uhrenkasten. In dem kleinen Kistchen vermutet mich kein Mensch. Hier sucht mich bestimmt keiner. Tatsächlich kam niemand auf die Idee, hier nachzuschauen. Sogar der Herr Kriminaloberwachtmeister Holzinger nicht. Allerdings liegt es sich hier im Gehäuse der Rathausuhr äußerst unbequem. Hoffentlich kann ich bei diesem ewigen Schnarren und Knacken von diesem Räderwerk überhaupt schlafen. Als Nachtgespenst lebt man entschieden angenehmer. Was gäbe ich drum, wenn ich wieder eines werden könnte? Was das kleine Gespenst nicht wusste, war, dass nur ein paar Handgriffe an der Rathausuhr gereicht hätten, um ihm zu helfen. Aber es hatte ja keine Ahnung von dem Zusammenhang, der zwischen ihm und dieser Uhr bestand. Ganz schön ungemütlich und laut ist es hier im Uhrenkasten. Aber ich bin doch so müde. Das kleine Gespenst hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu und bald fiel es wie immer in seinen tiefen Gespensterschlaf. Oh, meine Güte, das ist Geld, wenn mir jemand mit einem Schmiedehammer auf den Kopf schlägt. Am nächsten Mittag erwachte das kleine Gespenst recht unsanft, weil ihm die Rathausglocke laut in den Ohren dröhnte. Ich flieh weg, schnell in den Keller und dann auf dem gleichen Weg aus dem Rathaus hinaus, auf dem ich vor 2 Tagen hergekommen bin. Das war aber gar nicht so einfach, wie sich das kleine Gespenst das vorgestellt hatte. Immer wenn es dachte, das Treppenhaus sei endlich frei, damit es unbemerkt in den Keller schleichen konnte, immer gerade dann kam irgendjemand dazwischen. Sogar als die Beamten zum Mittagessen verschwanden, war die Putzfrau da. Sie fegte die Treppen und wischte das Treppengeländer. Ich sehe schon, hier komme ich nicht hinunter, ohne dass es wieder ein großes Theater gibt. Also, das wird mir allmählich lästig. Unser Eins ist doch die ständige Aufregung gar nicht gewöhnt. Am besten, ich warte hier oben auf dem Dachboden im Turm in aller Ruhe den Sonntag ab. Dann stört mich kein Bürgermeister und keine Putzfrau, kein Ratsdiener und kein Polizist. Die nächsten Tage und Nächte verbrachte also das kleine Gespenst auf dem Dachboden des Eulenberger Rathauses. Der war geräumig und weil hier niemand mehr das kleine Gespenst vermutete, kroch es auch nicht in das Uhrengehäuse. Hier in dem dunklen Eckchen gefällt es mir gar nicht schlecht. Hier gibt es Staub. Hier gibt es Spinnweben. Zwar hängen sie nicht so tief von der Decke herunter wie auf dem Eulenstein, aber trotzdem kann ich mich hier so ein bisschen wie zu Hause fühlen. Vor allem tut mir die Ruhe gut. Nach den Abenteuern in der letzten Zeit bin ich froh, dass mich hier oben keiner stört. Keiner erschreckt vor mir, keiner jagt mich, keiner will mich festnehmen. Auch über Langeweile brauchte sich das kleine Gespenst nicht zu beklagen. Immer wenn es aufwachte, huschte es an ein Dachfenster, öffnete es vorsichtig und lautlos mit seinem Schlüsselbund und schaute hinaus. Unten auf dem Wochenmarkt gab es immer viel zu beobachten. Auf der Straße bewunderte es Laster, Lieferwagen, Personenwagen. Manchmal kam ein Omnibus, ein Radfahrer, Leute auf ihren Motorrädern oder Mofas. Und hin und wieder kam auch die Feuerwehr oder ein gelbes Postauto. Lustig, wie es da unten zugeht. Ob der Mann mit der weißen Mütze ein Zauberer ist? Er streckt bloß die Arme aus. Und schon kommen von allen Seiten die Kutschen angesaust. Komische Kutschen sind das, die ganz ohne Pferde fahren. Wie das nur möglich ist, dass eine Kutsche ganz ohne Pferde fährt. Wenn ich das dem Uhu Schuhu erzähle, denkt er bestimmt, ich will ihm einen Bären aufbinden.